Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Deutschland bald Schlusslicht bei Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare. Das mehrheitliche konservativ eingestellte Großbritannien erlaubt die Homo-Ehe. Nur wenige Tage vorher verließ in Deutschland der Vorstand der Lesben- und Schwulenunion in der CDU, Ronny Pohle, seine Partei, nachdem diese gegen die steuerliche Gleichstellung der Homo-Ehe gestimmt hatte. Roman Schmidt, Bundestagskandidat der Piraten aus Rheinland-Pfalz und Mitglied der AG Queraten innerhalb der Piratenpartei Deutschland, ist fassungslos angesichts der immer deutlicher werdenden Rückständigkeit Deutschlands in Sachen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare. Eigentlich möchte man meinen, dass in Deutschland konservative Rollenbilder bereits mehrheitlich der Vergangenheit angehören. So machte zumindest eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung Hoffnung, die nachwies, dass 60,3% der Deutschen die reguläre bürgerliche Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen für eine gute Sache halten. Doch leider wird derzeit Politik in Deutschland nicht von der Opposition, sondern von der Regierungsmehrheit gemacht. Und statt endlich selbst mit der Diskriminierung aufzuräumen, überlässt diese die Entscheidung lieber dem Bundesverfassungsgericht. Damit dürfen wir uns jetzt freuen, sogar vom erzkonservativen England mit einer progressiven Gleichstellungspolitik abgehängt worden zu sein. Die Piraten bekennen sich in ihrem Grundsatzprogramm zum Pluralismus des Zusammenlebens. Politik muss der Vielfalt der Lebensstile gerecht werden und eine wirkliche freie Entscheidung für die individuelle gewünschte Form des Zusammenlebens ermöglichen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.